Land, das Arbeitsamt. Was ist des Glückes Unterpfand, das Arbeitsamt. Wohin ging einst jeder, der keine Arbeit fand, das Arbeitsamt. Selbst wenn er dafür Stunden in einer Schlange stand, das Arbeitsamt. Wem ist jedes Mittel recht, das Arbeitsamt. Wo ist die Entlohnung schlecht, das Arbeitsamt. Wo kann man erkennen, der Sozialstaat ist nicht echt, das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt, weil er nicht jeden Mist gekannt. Das Arbeitsamt, wer ist für deine Armut ein todsicherer Garant? Das Arbeitsamt, wo wird deine Seele geklaut und dann verbrannt? Das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hier wird ein jeder registriert. Es wird in Reih und Glied marschiert. Wir wollen schauen, ob's funktioniert. Nun schaut doch nicht so finster drein. Wir wollen doch alle Freunde sein. Wir sind doch dem Messias gleich. In unserem Kompetenzbereich sind für euch da und hilfsbereit. Im Fall der Arbeitslosigkeit. Zieh eine Nummer, stell dich an. Du kommst bestimmt heute auch noch dran. Dann werden wir sehen, wie's denn so war in der letzten Woche, Monat, Jahr. Und wenn's für dich keine Arbeit gibt, bist du wohl hässlich, eklig, unbeliebt. Nach dem Gespräch folgt eine Wertepredigt. Danach ist der Fall für uns erledigt. Bist du zu faul? Sind wir zu geizig? Mir fällt grad auf, das alles reimt sich. Hallo, ich bin der Klaus. Mein Gott, Sie sehen ja blendend aus. Leute wie Sie sind uns gern willkommen. Die werden immer angenommen. Nun setzen Sie sich und erzählen Sie mal, wie lautet denn Ihre Arbeitswahl? Maurer, Tischler, Klempner, Schreiner. Irgendein Job, aber davon keiner. Ich hätte hier was, das klingt interessant. Ein Plastik-Herstellungszweckverband. Die Produktion verläuft vollautomatisch. Der Chef, der wirkt auch sehr sympathisch. Obermomo nennt er sich. Ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Der Job heißt Wächter, Sie nehmen ihn an. Jetzt verpissen Sie sich, wir sehen uns dann. Das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt. Thank you.